Radio 1. Live vom Bosporus. Aus dem Goethe-Institut Istanbul mit Marco Seifert. Ja, herzlich willkommen live aus Istanbul von der momentan schattigen Dachterrasse des Goethe-Instituts. Aber ansonsten lacht hier die Sonne. Hört man den Muezzin ein bisschen in der Ferne singen? Ich versuche mal das Mikrofon hinzuhalten. Er hat in dieser Sekunde aufgehört. Da ist er wieder. Herrlich. Also nicht eingespielt. Was wir hier in den kommenden Tagen vorhaben, warum das nicht nur für Istanbul-Fans interessant ist, sondern auch für politisch, kulturell und sportlich interessierte Radio 1-Hörerinnen und Hörer in Berlin und Brandenburg. Das sage ich Ihnen gleich. Wir haben uns einen ganz tollen Song zum Anfang überlegt von Morrissey, Istanbul. Wenn man müde ist und noch schlafen will, dann ist es egal, ob man von Kirchenglocken oder vom rufenden Muezzin geweckt wird, ist dann nie schön. Aber allmählich gewöhnen wir uns ja alle an diese Melodie. Schön, dass Sie dabei sind auf Radio 1, um mit uns über die Brücke zu gehen, die Radiobrücke nach Istanbul. Die Türkei ist gerade politisch eins der spannendsten Länder, das es gibt. Je nachdem, was politisch hier entschieden wird, stehen bei uns in Berlin und Brandenburg Zehntausende Geflüchtete vor der Tür. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, aber türkische Politik hat momentan direkten Einfluss auf uns in Deutschland. Und da dachten wir von Radio 1 schon vor Monaten, das gucken wir uns doch mal vor Ort direkt an. Wie werden hier Entscheidungen getroffen? Wie frei oder unfrei ist das Leben hier inzwischen? Und dann spitzte sich die Situation immer mehr zu. Korrespondenten, auch Deutsche, durften auf einmal nicht mehr in die Türkei einreisen. Der türkische Präsident hielt es für nötig, sich ins deutsche Fernsehprogramm einzumischen. Und auf einmal dachten auch wir, wenn hier ein Radio 1-Moderator, der bisher sonntags ab 16 Uhr gesendet hat, fast zum Staatsfeind erklärt wird, lassen Sie dann einen anderen Radio 1-Moderator ins Land, wie Sie, liebe Radio 1-Hörerinnen und Hörer, jetzt gerade hören, haben Sie gemacht. Wir durften rein. Wichtig ist mir auch noch persönlich zu sagen, wir werden hier in keiner Weise zensiert. Es gibt keine Verbote, irgendwas zu sagen. Aber natürlich ist uns allen auch wichtig, dass wir verhindern, dass ich irgendeinen Gesprächspartner mit hartnäckigen Fragen zu Aussagen dränge, die denjenigen dann in Bedrängnis bringen und dazu führen, dass derjenige nach dem Gespräch hier das Goethe-Institut verlässt und dann gleich verhaftet wird. Da müssen wir hier schon auch sensibel sein, wie gesagt, ohne dass wir uns in irgendeiner Form den Mund verbieten lassen. Über diesen Spagat werde ich auch gleich mit dem Leiter des Goethe-Instituts sprechen, das uns ja eingeladen hat. Und was Sie gerade gehört haben, das war eine Möwe. Und jetzt hören Sie Musik. Missy Elliott, Get Your Freak On. Schön, dass Sie dabei sind auf Radio 1 an diesem sonnigen Tag in Berlin und Brandenburg und auch in Istanbul. Wir senden live von der Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul, reden über die Einschränkungen, die es hier in der Berichterstattung gibt, über die schönen Seiten der Stadt und vielleicht auch, wie es dem Goethe-Institut Istanbul geht. Ich freue mich, dass der Leiter des Instituts jetzt hier bei mir ist. Guten Tag, Christian Lüffe. Guten Tag. Nur kurz vorab, weiß ja nicht jeder, ich wusste es vorher auch nicht so genau, warum gibt es in Istanbul ein Goethe-Institut, warum brauchen wir das? Also es gibt ein ganz großes Interesse von türkischer Seite an deutscher Kultur. Es gibt auch großes Interesse an der deutschen Sprache. Wir haben in Istanbul etwa 6000 Sprachkursteilnehmer im Jahr. Das sind mehr als in den meisten Goethe-Instituten der Welt. Und die Stadt allein hat natürlich auch eine Geschichte, die sehr stark mit Deutschland verknüpft ist. Seit dem Ersten Weltkrieg gibt es eine sehr, sehr enge Beziehung immer zu Deutschland. Sie scheinen ja hier sehr gut vernetzt zu sein. Vor dem Terroranschlag am 19. März hier in unmittelbarer Nähe, bei dem auf einer großen Einkaufsstraße 5 Menschen ums Leben kamen, da haben Sie das Goethe-Institut vorsichtshalber für ein paar Tage geschlossen, sodass viele der Schüler oder Lehrer, die auf dem Weg hierher waren, ins Goethe-Institut normalerweise gewesen wären, dem Anschlag entgangen sind. Woher wussten Sie denn sowas vorher? Ja, also in dem Fall haben wir es indirekt über die Botschaft, über das Konsulat erfahren, um genauer zu sein, weil die Konsulatsschule auch geschlossen wurde. Und es gab einen konkreten Hinweis auf eine Terrorwarnung und dann haben wir gesagt, also wenn die Schule geschlossen wird, müssen wir auch schließen. Und es hat sich Gott sei Dank als richtig erwiesen, weil wir haben auch am Samstag Programme und die Bombe ging ja am Samstag los, ungefähr 200 Meter von hier. Sie sind Gast in der Türkei. Wie sehr müssen Sie sich jetzt unabhängig von der momentanen politischen Lage, über die reden wir gleich noch, wie sehr müssen Sie sich unabhängig davon mit einer Regierung dann eigentlich abstimmen jeweils? Also wir führen keine Abstimmungen ab mit der türkischen Regierung hier. Wir haben in der Kultur Gott sei Dank das Privileg, dass wir viele Dinge verhandeln können, die die Politik direkt verhandelt. Also wir haben zum Beispiel auch durchaus Tabus schon angesprochen, wie also den Genozid an den Armeniern haben wir in einem großen Symposium verhandelt mit ungefähr 70 internationalen Historikern aus aller Welt. Das ist ein großes Thema in der Politik. In der Wissenschaft zum Beispiel gibt es auch hier in der Türkei also eine große mehrheitliche Meinung, dass das Genozid war. Und ich glaube, man muss da immer unterscheiden zwischen der politischen Klasse und zwischen den Intellektuellen. Und die Intellektuellen sind immer offener und auch empfänglicher für ausländische Kulturen natürlich auch. In den vergangenen Monaten hat sich für uns aus deutscher Sicht zumindest hier in der Türkei einiges verändert. Was das denn möglicherweise ist, darüber reden wir gleich weiter im zweiten Teil. Und jetzt wird erstmal schön sommerliche Musik gehört. De Alto Cedro voy para Marcané. Sommer in Berlin und Brandenburg und Sommer auch auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts hier in Istanbul, von der wir in dieser Woche senden. Wir sind dem Goethe-Institut sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen. Und ich spreche ja gerade mit dem Leiter des Instituts, Christian Lüffe, und habe gerade darüber gesprochen, welche Vorgaben man möglicherweise erfüllen muss. Da sagt er mir, man sei relativ frei. Wenn man aus Deutschland in die Türkei guckt, dann hat man das Gefühl, eieiei, da wird alles immer schlimmer. Und so einfach ist es eigentlich nie, wenn man von außen guckt, wie es dann in der Realität tatsächlich ist. Kann man das sagen oder merken Sie das? In den vergangenen Monaten hat sich hier einiges verändert. Die Situation wird durch die restriktive Politik der Regierung schwieriger oder kann man das so einfach gar nicht sagen? Ja, ich fürchte schon, auch im kulturellen Bereich gibt es natürlich Einschränkungen, die man spürt. Ja, also Sie haben sicherlich gehört von den Unterzeichnern aus dem universitären Bereich, die sich für Frieden eingesetzt haben, deswegen von ihren Posten relegiert wurden. Es gibt natürlich auch Theaterdirektoren, die zurückgetreten sind, weil das öffentliche Theater keine Subventionen mehr bekommt. Im Grunde genommen stehen da politische Absichten dahinter. Dennoch muss ich sagen, es gibt hier in der Türkei und vor allen Dingen in den kulturellen Institutionen einen großen Mut. Ich bewundere die türkischen Künstler und Intellektuellen, wie mutig sie ihre eigenen Projekte verfolgen. Und ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe als Deutsche, dieses zu unterstützen. Und darum diese wunderbare Beziehung, die es zwischen Deutschland und der Türkei, auch zwischen den Völkern gibt, nicht abreißen zu lassen. Kompromisse sind ja erstmal nichts Schlechtes. Aber wie geht man Kompromisse ein, ohne dann die Vorstellung zu haben, jetzt verrate ich schon meine eigenen Ideen und Ziele? Also ich muss sagen, wir beteiligen uns zum Beispiel mit deutschen Filmen an Filmfestivals. Wir laden Theater ein, die durchaus kritische Aufführungen machen. Wir hatten die Schaubühne hier, wir haben in Kürze das Berliner Ensemble hier. Also alles dies sind Dinge, die wir bislang jetzt zumindest frei tun können. Wir hoffen, das auch in der Zukunft weiterhin tun zu können. Und wir haben einen ständigen Austausch auch im Musikprogramm. Wir hatten gerade das X-Jazz-Festival, was ja auch gerade in Berlin stattfindet hier. Wenn Sie sagen, wir hoffen, das auch in Zukunft machen zu können, übrigens mit dem Berliner Ensemble werden wir hier natürlich auf der Dachterrasse dann auch was zu tun haben, wenn die dann wirklich kommen. Aber wenn Sie sagen, wir hoffen, dass wir das auch weitermachen können, also könnte schon sein, dass man Ihnen irgendwann was verbietet, also ohne dass wir es herbeireden wollen? Also ich hoffe nicht, aber man kann nicht in die Zukunft sehen und ich bin auch kein Hellseher und deswegen möchte ich dazu jetzt nichts sagen. Sie werden ja nicht mehr so lange der Leiter sein, ich glaube noch 2,5 Monate. Also dann habe ich zum Abschluss noch eine ganz konkrete Frage zu Istanbul. Wir werden ja heute auch noch über die Gentrifizierung im Vergleich zu Berlin hier reden. Aber jetzt mal einfach was rundum Positives. Was begeistert Sie denn an dieser Stadt? Also weil sie ist laut, sie ist voll, viel Chaos, aber was begeistert Sie? Ja, abgesehen von der unendlichen Schönheit, die Stadt natürlich hat, wo man 5000 Jahre Geschichte praktisch präsent hat, hat sie natürlich eine ganz, ganz lebendige moderne Kulturszene. Es ist eine sehr junge Stadt. Unsere Partner sind eigentlich alles sehr junge Künstler. Unsere Kursteilnehmer sind in der Regel zwischen 20 und 30, würde ich mal sagen. Und das merkt man schon gegenüber deutschen Städten, dass dieses Überangebot an jungen Leuten, auch ein Überangebot an kreativen Ideen gebiert eigentlich. Und das ist das Tolle an dieser Stadt, dass man hier ständig mit Neuem konfrontiert wird. Diese jungen Leute lernen wir auch zum Teil kennen, wenn wir nämlich hier die Treppe hochlaufen, dann treffen wir die im Treppenhaus und dann üben wir ein bisschen Deutsch mit denen. Das macht dann auch immer Spaß und die können schon relativ gut Deutsch zum Großteil. Christian Lüffe ist seit 2,5 Jahren Leiter des Goethe-Instituts Istanbul. Leider nur noch ein paar Monate, aber vielen Dank, dass Sie da waren. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Bitteschön. Es ist 16.30 Uhr. Radio 1. Live vom Bosporus. Mit Marco Seifert. Herzlich willkommen an einem schönen Sommernachmittag in Berlin und Brandenburg und auch in Istanbul. Wenn ich gerade den Wetterbericht richtig gehört habe, liegen Berlin und Brandenburg leicht in Führung temperaturmäßig. Also hier sind so 23 Grad, 22 Grad. Wir senden von hier aus in dieser Woche, um über politische Themen zu reden, die uns die Türkei ja gerade in großen Mengen anbietet, aber auch über Parallelen zu Berlin und Brandenburg. In immer mehr Teilen Berlins steigen die Mieten unaufhaltsam oder es gibt sowieso nur noch Eigentumswohnungen. Das kennen wir unter dem Begriff Gentrifizierung. Ein Problem, mit dem in Istanbul auch viele zu kämpfen haben. Wie Istanbuler gegen die Gentrifizierung versuchen vorzugehen, verrät uns gleich unsere Reporterin Nancy Fischer, die sich heute in den Istanbuler Trubel gestürzt hat. Hier live vom Bosporus von der Dachterrasse des Goethe-Instituts. Ich habe ja gerade schon angekündigt, wir reden mal über die Vergleichbarkeit der Gentrifizierung in Berlin, zum Beispiel in Prenzlauer Berg und in Istanbul. Und dann sagt man einfach so, ja, und unsere Nancy Fischer, die hat sich dafür ins Getümmel gestürzt. Nancy ist jetzt schon da, bevor wir gleich darüber ausführlich reden. Auch du hast ja zu Hause Freunde, Verwandte, Bekannte, die sagen, Mensch, muss es denn Istanbul sein? Da gibt es doch ständig diese Anschläge und sowas. Bist du eigentlich mit einem mulmigen Gefühl heute losgegangen? Also ich muss zugeben, so die allerersten 5 Minuten vielleicht, die wir hier um die Ecke auf der Istiklal langgelaufen sind, auf dieser großen Haupteinkaufsstraße, da habe ich ganz kurz darüber nachgedacht. Man merkt es ja auch, weil überall Polizei ist, also tatsächlich da auch rumfährt und patrouilliert. Aber und es ist ja auch lustig, es sagen ja alle einem dann, hey, ja, kannst schon hinfahren, aber meide große Menschenmengen. Und dann geh da mal hin in diese Fußgängerzone und meide große Menschenmengen. Ist ein schlechter Witz. Nee, funktioniert auch nicht. Aber ich habe dann auch wiederum irgendwie versucht, einfach damit aufzuhören, weil es bringt ja auch nichts. Ich meine, wir sehen hier so viele Leute, die hier leben, die hier jeden Tag unterwegs sind. Warum sollten wir uns jetzt 4 Tage hier den Kopf zerbrechen? Also habe ich das dann einfach ausgeblendet. Und es hat auch funktioniert. Und was sie dabei alles rausgefunden hat, das besprechen wir gleich. Viele sind jetzt auf dem Weg nach Hause in Berlin und Brandenburg und viele sind auch in Istanbul jetzt gerade auf dem Weg nach Hause. Wir alle haben Sonne. Berlin und Brandenburg hat es heute ein wenig wärmer, was mir, als ich hier angereist bin, das war ja gestern auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt, sehr auffällig gefunden habe. Es wird hier gebaut ohne Ende. Hier Kräne und Bagger, daneben dann funkeln schon niegelnagelneue Hochhäuser in der Sonne. Und das nicht nur in den Außenbezirken, sondern auch wirklich direkt im Zentrum, mitten in der Stadt. Denn natürlich gibt es auch in einer 15-Millionen-Metropole eine Nachfrage nach Wohn- und Arbeitsraum. Wenn wir also in Berlin so gerne über hohe Mieten und den gentrifizierten Prenzlauer Berg oder das gehypte Kreuz Köln reden, gibt es sowas auch hier, ist die Frage, die wir uns gestellt haben. Eigentlich haben wir sie nicht uns gestellt, sondern der Kollegin Nancy Fischer, die war heute unterwegs, um rauszufinden, wie Gentrifizierung in Istanbul funktioniert. Grüß dich nochmal, Nancy. Hallo. Gibt es denn was Vergleichbares wie den Prenzlauer Berg bei uns? Ja, gibt es im Prinzip schon. Also Cihangir zum Beispiel hier gleich um die Ecke oder Kuzguncuk im asiatischen Teil, das sind so klassisch gentrifizierte Stadtteile. Da lebte erst so die ärmere Bevölkerung, dann kamen die Künstler, die Galerien, die Studenten, irgendwann dann die Mittelschicht, also Familien mit ihren Kindern. Und mit den Jahren wurde es auch immer teurer dort und die Ärmsten mussten eben langsam wegziehen. Ich war zum Beispiel hier um die Ecke auf der Istiklal, also auf dieser Hauptshoppingstraße 5 Minuten weg, wo Thomas Mühlbauer bzw. seine Familie schon seit den 50er Jahren so eine deutsch-türkische Buchhandlung hat. Und der beobachtet diese Veränderung eigentlich seit seiner Kindheit in den 70ern. Wir haben Glück, dieses Gebäude gehört einer Stiftung, sodass hier noch einigermaßen mit den Mieten sind. Aber sonst, wenn ich mich links und rechts umhöre, schießen die in die Höhe. Und es ist auch fast kein Laden mehr von meiner Kindheit hier. Also das, die sind alle weg. Da war noch ein Niederladen ein bisschen weiter. Den haben sie jetzt auch rausgeklagt. Da hat sich auch immer mehr zur Fressgasse entwickelt. Also sehr viele Restaurants sind hier, Kinos. Der einzige Nachteil ist, dass die Preise immens in die Höhe gegangen sind. Das sieht man ja auch hier. Ich war vorher eine reine Buchhandlung, bis vor 5 Monaten noch. Dass ich ein Buchcafé aufmache, haben die Preise eben forciert. Ja, das ist also diese langsame Gentrifizierung. Im Prinzip wie bei uns, aber oft geht es ja auch viel schneller. Inwiefern geht es schneller? Ja, insofern, dass es auch eine viel radikalere Form der Gentrifizierung gibt, ohne Künstler und diese langsam steigenden Mieten, sondern da wird dann in historischen Stadtvierteln die alte Bausubstanz wirklich einfach direkt mit dem Bulldozer abgerissen, um dann neue Häuser aufzubauen. Da war zum Beispiel, das war zum Beispiel so in Sulukule oder in Talabasche, also auch Viertel nicht weit von hier. Ich dachte ja immer, Gentrifizierung, das ist das, ich möchte im charmanten Altbau leben. Ja, das stimmt ja auch, aber hier geht das eben nicht so gut wie bei uns. Ich habe heute Orhan Esen getroffen, ein renommierter Stadtforscher, der selbst Stadtführungen gibt und auch lehrt an der Uni und der weiß, warum Altbau in Istanbul eben nicht funktioniert. Die Bausubstanz des 19. Jahrhunderts weist gewisse Macken auf, stadträumlich, bautechnisch, dass es für eine doppelverdienende Familie mit Auto nicht sehr wünschenswert ist in ihrer jetzigen Form, auch wenn sie perfekt in Stand gesetzt wird. Die engen, dunklen Stadträume und es sind die Parkplätze, die man nicht unterbringen kann. Sprich, die Leute hier, die lieben einfach ihr Auto und brauchen einen Parkplatz. Dafür ist es in den engen Gassen zu eng, also werden die historischen Gebäude einfach abgerissen. Im Endeffekt entstehen hinter diesen Fassaden neue Geschosse, die mit diesen Fassaden nichts zu tun haben. Weil es waren, früher waren es so kleine Einfamilienhäuser, die vertikal waren. Jetzt baut man so horizontale Geschosse. Das heißt, nach den Bedürfnissen ist da neuen Familien mit 2 Kindern und dem Auto. Also da ist nicht viel übrig am Ende, außer die Fassaden, die eben identisch gemacht werden zu den alten, damit es ein bisschen alt aussieht. Und ist dann das so, wie das auch bei uns in Berlin und Brandenburg ist, von der alten Bevölkerung kann sich das dann keiner mehr leisten? Genau, die mussten alle wegziehen, was auch mit den Gesetzen hier ein bisschen zu tun hat. Also oft haben die Mieter der Häuser eigentlich keine Chance, der Verdrängung zu entgehen. Da geht es vor allem darum, immer mehr und mehr bauen zu können. Und dafür werden eben auch teilweise einfach neue Gesetze erdacht. Istanbul ist ja nur eine Riesenstadt, ist ja wie mehrere Städte zusammen. Wie ist denn das insgesamt? Kann man das auch auf den Rest der Stadt übertragen? Ja, wir haben ja beide gesehen, hast schon gesagt, wie wahnsinnig viel überall gebaut wird. Nicht nur in der Innenstadt, vor allem auch am Wasser. Also der Bosporus ist mit die beliebteste Gegend zum Wohnen oder eben auch am Meer direkt. Wobei die Pläne dafür oft nicht von der Stadt Istanbul oder den Stadtteilen selbst kommen, sondern von der Regierung. Denn vor allem der Präsident Erdogan, der ja früher auch mal Bürgermeister von Istanbul war, der hat eine Vision für die Stadt, sagt Ehren. Ja, er will einfach seinen Stempel in Geschichte hinterlassen, deswegen also irgendwie möglichst groß, mega, gigantisch. Aber das geht natürlich auch ganz praktisch damit einher, mit einer Immobilienwirtschaft. Er will natürlich, der Grund, warum auch gewählt wird, er will eine möglichst breite Mittelklasse daran beteiligen. Und dieser Stadtforscher, Herr Esen, der hat mir nochmal erzählt, wie das funktioniert, also wie gigantisch, das versteht man, wenn man quasi mal von oben auf die Karte von Istanbul guckt. In der Planung ist ein künstlicher Kanal, der Istanbul-Kanal, der soll dann parallel zum Bosporus fließen. Und es wird auch eine neue Stadtautobahn gebaut, die in den Norden der Stadt führt, in Richtung von so einem Waldgebiet, die ist schon fast fertig. Und da im Wald soll dann quasi wieder ein neuer Flughafen noch gebaut werden, der dritte für die Stadt, für Istanbul, der soll der größte der Welt werden. Und so würden im Prinzip zwischen dem Norden der Stadt, dazwischen diesen ganzen neuen Mega Projekten so komplett neue Stadtteile entstehen können. Autobahnen werden verlängert, Flughäfen werden gebaut und Menschen mit einem nicht sehr hohen Einkommen können sich das Wohnen in der Innenstadt nicht mehr leisten. Da gibt es viele Parallelen zwischen Berlin und Istanbul, auch was die Stadtentwicklung und die Gentrifizierung betrifft. Nancy Fischer hat uns darüber einiges erzählt. Vielen Dank dafür und wir werden natürlich in dieser Woche hier live aus Istanbul auch an der einen oder anderen Stelle nicht immer türkische Musik spielen. Und da hören wir jetzt Mustafa Sandal und Gentleman zusammen mit, ich versuche es mal auszusprechen, Isyankar. Da haben Sie einen der großen Popstars der Türkei gehört, Mustafa Sandal, Sänger, Komponist, Songschreiber, Produzent, Schauspieler ist er auch noch, spricht neben Türkisch auch Englisch, Französisch und Italienisch, verkauft allein in der Türkei, hat er mehr als 15 Millionen CDs verkauft, also ein ganz, ganz großer. Wie gesagt, wir werden Ihnen in dieser Woche auch ganz normale, vertraute Radio 1 Musik zu Gehör bringen, aber natürlich auch den einen oder anderen türkischen Song, damit wir alle unseren musikalischen Horizont erweitern. Und ich habe es heute Morgen schon mal auf Radio 1 gesagt, türkische Musik ist eben nicht nur Tarkan, aber auch immerhin. Wir senden ja in dieser Woche zwischen 16 und 19 Uhr live von der Dachterrasse des Goethe-Instituts in Istanbul. Die Türkei ist ja gerade politisch, kulturell so spannend, dass wir uns direkt vor Ort ein Bild machen wollen und Ihnen davon berichten möchten. Sie können uns auf Radio 1 hören, das machen Sie auch gerade, vielen Dank dafür. Aber Sie können uns auch sehen, also jede Menge Fotos, Videos und Kommentare finden Sie auf radio1.de. Echt schicke Impressionen, gucken Sie sich gerne mal an. Auch auf unserer Facebook-Seite gibt es natürlich einiges zu sehen. Spannend natürlich auch, da haben wir auch jetzt so ein Schwarz-Weiß-Weltbild inzwischen, wie einseitig berichten eigentlich türkische Zeitungen. Mit unserer Radiobrücke wollen wir dieses Land näher kennenlernen, dieses auch fußballverrückte Land, wo Ex-Nationalstürmer Mario Gomez heute nahezu alle Titelseiten schmückt, beispielsweise mit weit ausgebreiteten Armen die Titelseite der auflagenstärksten Hürriyet. Auflagenstark ist sie. Bildunterschrift: Gomez Flug zum Titel. Gomez hat ja gestern für Besiktas das 1:0 im Lokalderby geschossen und damit ist Besiktas nahezu Meister. In einer Viertelstunde gibt es hier unsere türkische Presseschau, vor allem mit den politischen Artikeln, aber auch mit einem Blick auf Podolski und Gomez. Und der Gomez übrigens, der wird uns höchstwahrscheinlich in dieser Woche hier besuchen kommen. Um 17 Uhr. Hallo und guten Tag. Na, sind Sie gerade auf dem Weg nach Hause und ärgern sich über überfüllte Verkehrsmittel oder über Staus und rücksichtslose Autofahrer? Dann kommen Sie doch einfach spaßeshalber mal nach Istanbul. Auf einmal finden Sie die Situation in Berlin und Brandenburg dann doch relativ entspannt. Gleich unsere türkische Presseschau. Da wollen wir auch mal gucken, wie hier berichtet wird über Haftstrafen für Journalisten und die Rolle der Türkei in der Flüchtlingsfrage und über Demonstrationen in Deutschland. Radio 1. Ausgepresst. Die türkische Presseschau mit Micha Hölzen. In dieser Woche senden wir live vom Bosporus, wollen uns der Türkei aus verschiedenen Blickwinkeln annähern. Und die Türkei, darf man nicht vergessen, hat auch für uns in Deutschland ja eine große Bedeutung. Muss man eigentlich gar nicht erklären bei dem, was wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben. Helfen bei dem Verstehen soll uns dabei auch das gute alte, zuverlässige Medium Zeitung. Micha Hölzen ist hier auf der Dachterrasse. Grüß dich, Micha. Ja, grüß dich. Du hast vorhin so einen ganzen Stapel türkischer Zeitungen besorgt. Ja. Der korrekt, war's, ja. Was ist dir da denn ins Auge gesprungen? Also erstmal der Preis. Ne? Die türkischen Zeitungen, die sind sehr billig, auch wenn hier mit Auflagenschwund gekämpft wird. Da hat man dann eben immer mehr Informationsfluss, der so im Internet stattfindet. Und ein probates Mittel, was die Verlage da offensichtlich anwenden, ist dann eben der Preis für diesen Stapel, den du da gerade fallen lassen hast und mit dem man sich die Beine brechen kann. Da habe ich umgerechnet 2 Euro bezahlt. Das sind 7, 8 Zeitungen oder so? Ja, 8 Zeitungen, ja. Die 8 wichtigsten eigentlich. 2 Euro für 8 Zeitungen. Wenn man die Zeitung überfliegt, dann ist Erdogan, klar, die beherrschende Figur, der Mann ist omnipräsent. Wird in den Zeitungen denn auch kritisch über ihn berichtet? Ja, es gibt 2 Zeitungen, die eher so dem linken Spektrum zuzuordnen sind. Einmal die Cumhuriyet, was übersetzt die Republik heißt, und Sözcü, der Obmann. Beide Zeitungen machen heute mit neuen Erkenntnissen zu den sogenannten Pelikan-Dossier auf. Das Pelikan-Dossier nie gehört. Ja, das ist der türkische Ministerpräsident Davutoğlu, der ist ja in der letzten Woche ja unter anderem mit diesen Papieren entmachtet worden. Die sind nämlich in einem Blog aufgetaucht und darin sind 27 Punkte aufgeführt, mit denen Davutoğlu die türkische Sache angeblich verraten haben soll. Und es steht der Verdacht im Raum, dass Erdogan da kräftig mitgemischt hat. Beide Zeitungen berichten jetzt darüber, wo dieses Pelikan-Dossier entstanden sein könnte, nämlich in einem Penthouse direkt auf der asiatischen Seite des Bosporus. Besitzer ist ein Geschäftsmann, der mit Erdogan offensichtlich ziemlich eng in Kontakt steht. Und beide Blätter bleiben da am Ball, obwohl der Chefredakteur von Cumhuriyet, Can Dündar, erst am Freitag von einem Istanbuler Gericht zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt worden ist. Die konservative Hürriyet ist mit einer Auflage von täglich 400.000 Exemplaren eine der 3 großen Zeitungen der Türkei und gilt als eher, ja, kann man sagen, so Erdogan-nahes Blatt. Ja. Taucht da dieses Pelikan-Dossier überhaupt auf? Nee, überhaupt nicht. Auf der Hürriyet, zu Deutsch die Freiheit, da ziert ein Bild die Aufmacherseite, wo du im Hintergrund den Berliner Hauptbahnhof erkennen kannst. Was? Ja, im Vordergrund siehst du einen Vermummten mit schwarzem T-Shirt, Aufschrift Deutschland ewig treu, inklusive Reichsadler und Eisernem Kreuz, und die Bildüberschrift lautet Nazis auf der Bühne. Die rechtspopulistische Bewegung Wir für Berlin und Wir für Deutschland, die hatten ja am Samstag in Berlin zur Demo aufgerufen mit dem Motto Merkel muss weg, und die Hürriyet wertet die Demo erstens klar als eine Neonazi-Veranstaltung und weist im Begleittest auch gleich auf Erdogans Ausspruch Richtung EU hin, wir gehen unseren Weg, geht ihr euren. Die Botschaft ist klar, wenn der EU-Türkei-Flüchtlingsdeal platzt und die Flüchtlingszahlen wieder ansteigen, dann können die Deutschen sich mit dieser Demo schon mal angucken, was auf Deutschland da innenpolitisch demnächst zukommt. In einem Punkt aber haben heute alle türkischen Zeitungen eine gemeinsame Linie vertreten, nämlich bei der Gestaltung der Titelseite. Das habe sogar ich erkannt, der nur sehr begrenzt türkisch spricht. Ja, das war total super. Ich habe diese 8 Zeitungen einfach erstmal so hingelegt und dachte, wow, da gibt es echt eine Linie. Ne? Gestern fiel in der türkischen Super League eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft. Der Istanbuler Club Beşiktaş hat den Lokalrivalen Galatasaray mit 1-0 gesiegt. Torschütze, du weißt es, Ex-Nationalstürmer Mario Gomez. Ich werde ihn tatsächlich nie wieder chancentot nennen. Ich habe ihn, im Länderspiel im Berliner Olympiastadion gesehen und der Mann ist richtig gut gerade, muss man wirklich sagen. Ja. Also, ja. Der hat ja 25 Tore geschossen, ne? Der war dann mit seinem Jubel nach dem Tor auf den ganzen Gazetten zu sehen. Auf der höheren Titelseite mit weit ausgebreiteten Armen Untertitel Der Flug zur Meisterschaft. Und das ist ein wunderschönes Wortspiel, weil die Spieler von Beşiktaş in schwarz-weißen Trikots, die werden von den Istanbuler Fans Schwarze Adler genannt. Und Gomez, der hatte mit seinem 25. Saisontor 2 Spieltage vor Schluss das Tor zur Meisterschaft ganz weit aufgestoßen. Das in dem Moment, wo das Tor fiel, ein Zuschauer auf dem Feld herumgerannt war, das hat nach dem Anpfiff wirklich niemand mehr interessiert. Ich habe mir vorhin einen Energy Drink und Chips geholt und ja, da wurde ich von den beiden Verkäufern tatsächlich auf Gomez angesprochen, weil sie sofort merkten, dass ich Deutscher bin. Die sind wirklich völlig aus dem Häuschen momentan. Ja. Die türkische Sicht der Dinge aus der Zeitungsperspektive. Vielen Dank an Michael Hölzen und noch eine kleine Ergänzung. Ja. Ich habe es vorhin schon mal gesagt in eigener Sache. Er hat zugesagt. Also wir gehen davon aus, wir werden den Mario Gomez in dieser Woche hier auf der, jetzt hätte ich fast gesagt Tribüne, auf der Dachterrasse begrüßen. Und nicht nur deswegen nenne ich ihn nicht mehr Chancentod. Er ist wirklich gerade gut. Danke. Torero-Gruß. Von Petit Noir hier von der Dachterrasse des Goethe-Instituts in Istanbul. Tolles Wetter in Berlin, tolles Wetter in Brandenburg, tolles Wetter in Istanbul. Aber wie sind die Wetteraussichten für Berlin und Brandenburg? Das klären wir jetzt live aus Istanbul. Radio 1, live vom Bosporus. Wetter. Ja, und da Moderatoren oft genug den Wetterbericht vortragen, lassen wir uns das Wetter jeden Tag jetzt von einem anderen Gast erklären und vortragen, der irgendwas mit Berlin und Brandenburg oder Deutschland zu tun hat oder mit dem Goethe-Institut. Heute ist das Bernadette Peil aus Marburg. Sie ist Praktikantin im Goethe-Institut Istanbul und freut sich wie bekloppt, jetzt live im Radio reden zu dürfen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin richtig nervös. Ein bisschen nervös. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Praktikum im Goethe-Institut in Istanbul zu machen? Ja, Goethe-Institut hat mich schon immer interessiert, weil ich auch was mit Kultur und Kommunikation studiert habe. Und Istanbul ist eine sehr interessante Stadt, kulturell, auch wie wir schon gehört haben von Christian Lüffe, ist hier viel los. Und da mein Freund hier studiert, war dann die Entscheidung ziemlich leicht, hierher zu kommen. Etwa der Freund am Ende. Dein Praktikum endet jetzt ja schon am Donnerstag. Was hast du die ganze Zeit gemacht, also ganz konkret? Also wir hatten diverse Veranstaltungen, zum Beispiel das X-Jazz Festival, was ja jetzt auch in Berlin war oder ist. Das war ja auch in Istanbul. Und was machst du denn da? Schreibst du dann Mails oder baust du dann eine Bühne auf oder was machst du dann? Ja, also eher die klassischen Praktikantenaufgaben. Mails schreiben, Excel-Listen erstellen, genau. Mir haben viele Freunde und Verwandte gesagt, Istanbul muss das sein, passt doch bloß auf dich auf. Hattest du oder deine Verwandten und Bekannten gar keine Angst? Erstmal hatte ich nicht so viel Angst, als dann tatsächlich was passiert ist, kam der Ruf aus Deutschland dann doch recht laut, dass ich doch bitte zurückkommen soll und ich habe mir dann auch meine Gedanken gemacht. Also es war eigentlich eher der Druck von außen, der mir dann Angst gemacht hat. Was heißt, du hast dir Gedanken gemacht? Also stand im Raum, ich breche das jetzt ab oder war es nicht so schlimm? Ja doch, also wir haben schon überlegt, dass wenn jetzt noch was passieren sollte, dass wir dann frühzeitig zurückgehen, weil man einfach auch nicht mehr so auf die Straße gegangen ist und das ja das auch eigentlich ausmacht hier in Istanbul, dass man viel draußen ist, in Bars geht und wir hatten da schon unsere Bedenken und Ängste. Und hast du im Alltag was davon gemerkt, dass Leute sich ja politisch lieber zurückhalten? Politisch weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also wenn du, ich hab's ja vorhin erzählt, ich hol mir einen Energydrink und Chips und dann reden die mit mir über Fußball. So, weil sie wissen, er ist aus Deutschland, der Gomez ist toll, so, dann reden die mit mir über Fußball. Gibt's irgendwie so Gespräche über Politik, die dann so entstehen? Eigentlich nicht wirklich, nee. Also es ist, und für dich selber, also ich will dich jetzt gar nicht zu irgendeiner Äußerung drängen, das muss jetzt auch nicht sein, wenn du Praktikantin im Goethe-Institut bist, aber verfolgst du das jetzt dann schon anders, auch wenn du in Marburg zurück sein wirst? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das hier mit dem Böhmermann-Skandal auch schon sehr stark verfolgt und haben uns die Videos auch angeguckt und hatten dann auch schon Bedenken, dass das eventuell Erdogan mitkriegt. Und ja, auf jeden Fall verfolge ich jetzt auch eher die türkischen Medien. Aber ich habe es ja angekündigt, du bist jetzt eigentlich vor allem hier, und das wird auch, nehme ich an, das Höhepunkt deines Praktikums sein. Der Höhepunkt, es ist Zeit für den Wetterbericht auf Radio 1. Heute von Bernadette Peil, Praktikantin im Goethe-Institut Istanbul. Hier ist deine Bühne, bitteschön. Genau. In Berlin und Brandenburg momentan immer noch um die 24 Grad. Auch nachts bleibt es trocken und es gibt nur wenige Wolken. Auch morgen wird es richtig schön, mit viel Sonne in Berlin und Brandenburg. Am Nachmittag ein paar Quellwolken, aber weiter sehr freundlich und trocken. Höchsttemperaturen morgen zwischen 23 und 26 Grad, in Berlin bis 25 Grad. Auch in den folgenden Tagen weiterhin sommerlich warm, allerdings kann es ab Mittwoch vereinzelt Gewitter geben. Das war fantastisch. Es gibt einen Applaus hier auf der Dachterrasse. Vielen Dank, Bernadette Peil aus Marburg, momentan Praktikantin im Goethe-Institut Istanbul. Um 17.30 Uhr mit Michael Mellinger. Ja, seit anderthalb Stunden steht sie, unsere Radiobrücke nach Istanbul. Eine Woche werfen wir einen Blick in ein politisch ebenso spannendes wie umstrittenes Land. Gleich rede ich mit dem Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung, eine eindeutig politische, den Grünen nahestehende Stiftung. Arbeiten in Zeiten Erdogans, was bedeutet das für eine politische Stiftung? Das ist die Frage, die wir gleich besprechen. Und in einer Stunde gibt's hier Live-Musik von der Dachterrasse des Goethe-Instituts. Und zwar, ich spreche ihn falsch aus, ich weiß es, von Bora Uzer. Der wird hier live spielen. Jetzt hören wir ihn aber schon mal von und zwar zusammen mit Kenan Dolu, den ich auch falsch ausspreche, und dem Song, den ich definitiv falsch ausspreche, Bundan Sondra Böle. Also tanzbar ist das, was der Bora Uzer macht, den wir nachher hier, also in einer knappen Stunde, auf der Dachterrasse für ein kleines Live-Konzert begrüßen werden. Das war er zusammen mit Kenan Dolu. Die politische Situation wird immer schwieriger hier in der Türkei, aus der wir uns in dieser Woche jeden Tag von 16 bis 19 Uhr live melden. Journalisten werden zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt, weil sie aus Sicht des Präsidenten falsch berichtet haben. Die Stimmung ist so aufgeheizt, dass sich am vergangenen Freitag sogar jemand dazu entschloss, auf einen der angeklagten Journalisten zu schießen. Wie schwierig wird dadurch eigentlich die Arbeit für eine deutsche politische Stiftung hier in Istanbul? Das frage ich jetzt einen, der es wissen muss, nämlich den Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung Istanbul. Guten Tag, Christian Brakel. Hallo. Bevor wir über politische Probleme reden, machen wir gleich, was macht die Heinrich-Böll-Stiftung hier in Istanbul? Man weiß das ja immer gar nicht, da ist irgend so eine Stiftung, was macht die da? Mhm. Das ist auch was ganz Besonderes Deutsches, diese politischen Stiftungen. Und zwar ist es so, dass alle politischen Parteien, die über länger als zwei Legislaturperioden im Bundestag vertreten sind, die haben das Recht, eine politische Stiftung zu gründen, die ihr nahesteht und politische Ideen befördern soll, die im weitesten Sinne so in deren Umkreis funktionieren. Also die Böll-Stiftung macht das für die Grünen. Und wir kümmern uns hier im Ausland, aber auch im Inland um Fragen von Umweltschutz, Klimaschutz, aber auch andere Fragen, Geschlechtergerechtigkeit, Demokratieförderung, Menschenrechte, all solche Dinge. Wie könnte man das am Ende sagen? Also wollen Sie die Türkei überzeugen, mehr Politik im Sinne der Grünen zu machen in Ihrem Fall oder für die Grünen herausfinden, was hier in der Türkei abgeht? Wir machen beides. Also wir versuchen vor allen Dingen einen Dialog herzustellen mit politischen Entscheidungsträgern aus dem grünen Umfeld in Europa, also in Brüssel und in Berlin, aber auch aus anderen Ländern und eben denen, die hier in der Türkei aktiv sind. Das müssen nicht unbedingt immer Leute sein, die im Parlament vertreten sind. Das geht auch für Leute aus der Zivilgesellschaft. Und wir machen das weltweit. Die Böll-Stiftung hat über 30 Büros auf der Welt. Genau. Wenn dann sowas passiert wie der Fall Böhmermann, was bedeutet das für Sie eigentlich konkret in Ihrem Arbeitsalltag? Denken Sie, oh Gott, ach, man hätte nicht die Klappe halten können, jetzt haben wir hier Ärger an der Backe? Also das bedeutet erstmal konkret für mich hauptsächlich, dass Typen wie ich kommen und Fragen stellen. Nicht dauernd anrufen und sagen, jetzt sagen Sie doch mal was dazu. Wir sind davon natürlich nicht direkt betroffen irgendwie, sondern wenn jetzt Jan Böhmermann was sagt, das haben wir natürlich keinen direkten Bezug dazu. Aber wenn der Erdogan was zum Böhmermann sagt, dann haben Sie einen ganz schönen direkten Bezug dazu. Naja, also womit wir einen Bezug haben, oder zu wir einen Bezug haben, ist natürlich das deutsch-türkische Verhältnis, beziehungsweise inwieweit sich hier der Raum für zivilgesellschaftliches Engagement in der Türkei selber verengt oder eben auch nicht. Sie sprechen schon wie ein Politiker, können Sie es ein bisschen einfacher sagen? Naja, also klar, wenn wir haben zum Beispiel Personen oder Partnerorganisationen hier in der Türkei, die arbeiten zum Beispiel zum Friedensprozess mit den Kurden. Und das ist ja im Moment ein sehr heikles Thema. Und je mehr sich das Ganze hier im Land aufheizt, desto mehr bekommen die unter Umständen auch Probleme, wenn die natürlich eine Meinung haben, die nicht der Regierung entspricht. Fühlen Sie sich persönlich eigentlich sicher in dieser Stadt? Ich fühle mich sicher, größtenteils immer. Klar, es gab jetzt diese Terroranschläge, da rückt das Ganze schon mal ein bisschen näher. Das war ja hier auf der Istiklal, also direkt dem Ort, also nicht weit von dem Ort entfernt, wo wir hier sind, also dem Ort, wo man auch regelmäßig lang geht. Das ist schon bedrohlich, aber prinzipiell muss ich sagen, die Stadt hat ja irgendwas zwischen 16 und 20 Millionen Einwohner. Dass man jetzt selber Opfer eines Anschlags wird, das ist schon relativ unwahrscheinlich. Über die schwieriger werdenden Arbeitsbedingungen, die vielleicht auch Ihren Alltag erfüllen, reden wir gleich. Vorher hören wir ein bisschen Musik. Christian Brake ist Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung Istanbul und besucht uns jetzt gerade auf unserer Dachterrasse hier in Istanbul. Jetzt sei schon unsere, naja, nennen wir es so. Ab jetzt ist es unsere. Von der wir diese Woche von 16 bis 19 Uhr senden. Wie sehr, jetzt unabhängig von der aktuellen Politik, wie sehr müssen Sie Ihre Arbeit mit der jeweils regierenden Partei bzw. dem amtierenden Präsidenten eigentlich abstimmen? Weil Sie arbeiten hier politisch und das interessiert natürlich auch das Land und die Parteien, die hier regieren. Also wir hoffen natürlich, dass sich die Politiker und die Parteien dafür interessieren, was wir machen, aber abstimmen tun wir das nicht. Also das ist schon das Besondere an den Stiftungen. Wir bestimmen das weder mit der deutschen Regierung ab, noch mit der Gastregierung. Aber wir bieten natürlich Formate an, wo wir hoffen, dass sich Politiker beider Seiten engagieren. Und wenn Sie bieten Formate an. Was ist so ein Format? Also zum Beispiel, wir organisieren eine Reise für türkische Experten aus dem Umwelt- oder Energieministerium, die mal nach Deutschland kommen und sich angucken, wie das mit Energiewende in Deutschland klappt oder eben auch nicht und wie man das vielleicht auf die Türkei übertragen könnte. Woran merken Sie, dass sich unter Präsident Erdogan hier in den vergangenen Monaten dann doch einiges verändert hat an Ihrer Arbeit? Also ich kann nicht sagen, dass wir es in letzter Zeit gemerkt haben. Die Stiftungen haben, alle politischen Stiftungen, nicht nur wir, haben in der Türkei traditionell einen schweren Stand. Das war auch bei den Vorgängerregierungen schon der Fall. Wir haben öfters mal mit Rechtsstreitigkeiten zu kämpfen gehabt. Jetzt in den letzten Monaten ist es nicht zu bemerken, dass wir speziell irgendwie bedroht wurden oder irgendwie Schwierigkeiten mit der Regierung gehabt haben. Das kann natürlich noch passieren. Wenn man in Deutschland, und das habe ich schon das ein oder andere Mal machen dürfen, mit grünen Politikerinnen oder Politikern Interviews führt, dann werden die sehr deutlich in ihrer Kritik an Präsident Erdogan. Deswegen versuche ich das bei Ihnen auch und Sie können gerne sagen, wenn Sie so deutlich nicht werden können, das würde ich ja verstehen. Haben Sie eine Idee, was in diesem Mann vorgeht, warum er dann doch zunehmend repressiv handelt? Also ich kann natürlich eine Vermutung anstellen, denn selber habe ich auch keinen Zugang zu ihm. Aber ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, einfach wenn Sie, und das ist auch nicht auf Erdogan, nichts Erdogan-spezifisches, sondern das haben Sie bei allen Personen, die einfach so lange an der Macht sind. Und das müssen Sie sehen. Ich meine, er ist ja wirklich, hat sehr große Stimmenzuwächse bekommen über alle Wahlen. Er sagte, ich bin der erste Präsident, der vom Volk persönlich gewählt wurde. Also er hat immer Zuspruch erfahren. Und irgendwann ist man dann halt der Ansicht, da gibt es auch psychologische Studien, dass alles, was irgendwie schief läuft, das ist die Schuld der anderen. Und alles, was gut läuft, das ist nur, weil ich hier am Ruder bin. Und da gibt es also wirklich mannigfaltige Studien zu. Und ich denke, das ist etwas, was passiert. Wir haben ja diese Gezi-Park-Proteste gesehen vor ein paar Jahren. Und wo er zum ersten Mal den Eindruck gehabt hat, oh, es schwimmen mir die Fälle davon. Und kurz danach diesen Korruptionsskandal, den er ja verdächtigt, jemand aus der eigenen Partei gegen ihn eingefädelt zu haben, zumindest diese Ermittlungen, dass er anscheinend denkt, er muss jetzt knallhart sein und alle aus dem Weg räumen, die ihm irgendwie schaden könnten, denn die, die ihm schaden können wollen würden, die werden das auch tun. Sie werden jetzt relativ deutlich, dennoch gibt es in so einem Interview bestimmte Schlüsselworte, von denen Sie sagen, die vermeide ich lieber? Die müssen Sie natürlich jetzt nicht nennen, das wäre ja der alte Böhmermann-Trick. Nein, also es gibt keine Schlüsselworte. Ich habe allerdings, das muss ich auch sagen, ich habe schon auch, also bei aller berechtigten Kritik, ich glaube, Erdogan bietet genug Anlass, Kritik zu üben an seiner Politik. Bin ich auch mal dafür, ein differenziertes Bild zu zeichnen und eben zum Beispiel auch dafür zu werben, und ich finde, das kommt manchmal in deutschen Medien ein bisschen zu kurz, mal darauf hinzuweisen, warum denn so viele Türkinnen und Türken diesen Präsidenten gut finden. Denn es gibt natürlich viele Gründe, die nicht sehr positiv sind. Und man muss sagen, der Mann hat sich nicht an die Macht geputscht. Also das muss man einfach mal so deutlich sagen, genau. Er ist demokratisch gewählt worden und immer wieder. Und es gibt viele Gründe, die manipulativer Natur sind, gerade in den letzten Wahlen. Aber es gibt auch viele Gründe von wirklich vielen Türkinnen und Türken, die einfach sagen, wir finden den super. Und ich finde, das muss man zumindest rüberbringen. Und ich habe den Eindruck, das passiert in Deutschland manchmal ein bisschen zu wenig. Wir machen es ja gerade. Wie achten Sie dann darauf, dass Menschen, mit denen Sie hier in Istanbul zusammenarbeiten, nicht ihretwegen in Bedrängnis geraten? Weil Sie können ja als Deutscher, fahren Sie nach Hause dann irgendwann und sagen, na gut, nicht mein Problem. Ja, also klar, das ist auf jeden Fall ein Problem bei unserer Arbeit weltweit. Wir versuchen sehr genau abzustimmen mit unseren Partnerorganisationen, was wir mit ihnen machen, in welcher Form wir das mit ihnen machen. Und sie sind immer diejenigen, die entscheiden, was geht und was nicht geht. Grundsätzlich ist das immer natürlich so, die Arbeit der Stiftung, das versuchen wir natürlich auch mal der Regierung zu erklären. Wir tun hier nichts Sinistres oder so. Also wir tun Dinge, die auch eine türkische Organisation natürlich gerne in Deutschland tun kann. Wir organisieren Konferenzen, Fachtagungen, Seminare, solche Dinge, Gespräche, also nichts, was irgendwie das System stürzen wird. Wir üben Kritik, ja, aber das tun natürlich auch Türkinnen und Türken. Und wir sind nur diejenigen, die die Gesprächskanäle dafür öffnen. Christian Brakel ist Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung Istanbul. Mit ihm habe ich übers Arbeiten in Zeiten Erdogans gesprochen. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Ich gebe es zu, ich stehe auf dieser Dachterrasse im Wind und mir wird kalt. Ich hätte es nicht gedacht, nachdem ich erfahren habe, dass ich hier nach Istanbul darf und von hier moderieren darf, dass es in Berlin und Brandenburg wärmer ist. Es ist etwas wärmer, gebe ich zu, aber es ist trotzdem schön. Ich möchte mich nicht beklagen, zumal wir wirklich noch eine schöne Stunde heute vor uns haben. Eine Radio 1-Hörerin, die in Istanbul lebt, kommt uns besuchen. Ist eigentlich schon da? Dann mal kurz Hallo rufen. Hallo. Ja, das ist sie. Mit ihr werde ich gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Und wir bekommen natürlich Live-Musik noch hier, wie dann jeden Tag ab kurz nach 6:30 live von der Dachterrasse. Um 18 Uhr. Herzlich willkommen am Montagnachmittag in Berlin und Brandenburg, hier live aus Istanbul. Wir senden von hier aus in dieser Woche, um über politische Themen zu reden, die uns die Türkei ja gerade in großen Mengen anbietet, aber auch über Parallelen zu Berlin und Brandenburg. Und jetzt bietet die Türkei uns schon wieder das nächste Thema an. Sie erinnern sich an das Schmähgedicht von Jan Böhmermann, das er ja in einem satirischen Kontext im Fernsehen vorgetragen hatte. Damals hatte der Vorstandschef des Medienkonzerns Axel Springer, Matthias Döpfner, nachdem Erdogan rechtliche Schritte angedroht und ja dann auch ausgeführt hat, in einem offenen Brief Partei für den Satiriker ergriffen. Er schrieb damals, ich finde Ihr Gedicht gelungen, ich habe laut gelacht. Dann fügte er hinten noch an, ich möchte mich, Herrn Böhmermann, vorsichtshalber allen Ihren Formulierungen und Schmähungen inhaltlich voll und ganz anschließen und sie mir in jeder juristischen Form zu eigen machen. So war das. Und was ist jetzt passiert? Der türkische Staatspräsident Erdogan hat eine einstweilige Verfügung gegen Springer-Chef Matthias Döpfner beantragt. Es gehe dabei um dessen Unterstützung für das Schmähgedicht. Dieses Thema wird sicherlich auch in den nächsten Tagen bei uns eine Rolle spielen, wie auch so viele andere Themen. Das nächste stelle ich Ihnen gleich vor. Also, wenn die Musik losgeht, die Musik kommt jetzt ganz leise. Constantinople now has turned to light on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, now Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul, even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. You just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. And Constantinople, been a long time gone. And Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Wir natürlich spielen von They Might Be Giants, Istanbul, not Konstantinopel, hier auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts. Was hatten wir heute den Tag über schon für politische Themen, für kulturelle Themen? Auch über Sport haben wir geredet. Aber natürlich geht es uns hier auch um die kleinen Geschichten, wie es zum Beispiel Deutsche nach Istanbul verschlagen hat, wie es ihnen hier geht. Radio 1-Hörerin Nine lebt in Istanbul und sie lebt hier wegen eines besonderen Paktes, den sie geschlossen hat. Was für ein Pakt das ist, das verrät sie uns gleich selber. Nine Christine Müller ist treue Radio 1-Hörerin, 26 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Jena, lebt jetzt aber in Istanbul und besucht uns heute auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts. Hallo Nine Christine. Hallo. Ich habe mir jetzt eine Decke inzwischen umgemacht. Ist das hier abends immer so kalt? Eigentlich nicht. Das kommt so ein bisschen darauf an. Ich glaube, der Wind macht es kalt. In Berlin und Brandenburg habe ich mir gerade noch mal sagen lassen, ist es deutlich wärmer. Hätten wir auch da bleiben können, aber soll's. Ich habe es vorhin schon gesagt, du bist wegen eines Paktes hier. Was war das für ein Pakt? Das ist eine ganz schöne Geschichte und zwar sind wir vier Freundinnen, die immer in verschiedenen Städten und Ländern gelebt haben. Und irgendwann vor 2 Jahren haben wir uns des Nachts zusammengefunden und haben uns mal wieder in Berlin getroffen und betrunken und haben gesagt, am Ende des Jahres 2015 sind wir alle frei, sind alle fertig mit dem Studium oder sind flexibel, um irgendwie zusammen was zu machen. Und dann haben wir uns geeinigt auf eine Stadt, Istanbul. Warum? Warum Istanbul? Weil wir vorher auch bereits hierher gereist sind. Also wir haben immer verschiedene Reisen irgendwo hin gemacht. Und das war die einzige Stadt, auf die wir uns einigen konnten. Ich wollte mehr in den Osten, die anderen mehr in den Westen. Und aber alle machen doch beruflich irgendwie was anderes. Also wie kriegt man das dann hin? Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, mit 3 Freunden, wir gehen jetzt irgendwo hin, aber dass wir dann alle 4 einen Job finden, wird nicht so einfach. Ja, wir haben das irgendwie hinbekommen. So 2 haben Jobs an der Universität. Ich habe erst mal einen Erasmus gemacht und wir haben das quasi so organisiert, dass wir das möglich machen konnten. Nun ist Istanbul riesig groß. Wohnt ihr jetzt auch irgendwie in der Nähe oder wohnt ihr schon 30 Kilometer auseinander? Nee, das nicht. Wir wohnen in der Nähe. Es sind 2 Metrostationen vom Taksim entfernt, dieser zentrale Platz. Und haben eine sehr, sehr wunderschöne Wohnung. Was fandet ihr denn alle so toll an Istanbul, dass ihr euch darauf geeinigt habt? Oh Gott, das ist schwierig, so schnell zu beantworten. Also erstmal wohnen hier 20 Millionen Menschen. Es war seit über 2000 Jahren, es ist ein Dreh- und Angelpunkt und ist einfach historisch wichtig. Schon immer. Das klingt jetzt wirklich super und schlau, aber ich ziehe doch nicht in eine Stadt, weil das seit 2000 Jahren ein Dreh- und Angelpunkt ist. Na, seit 2000 Jahren bis jetzt auf jeden Fall und es posiert hat. Es passiert total viel, wie wir alle wissen, rein politisch schon. Und es ist eine Stadt, die auf 2 Kontinenten ist und wir waren hier 4 Tage erstmal nur und waren fasziniert und haben uns verliebt in die Stadt. Also manchmal hat man ja dieses Gefühl. Und du hast ja hier, du hast gerade gesagt, politisch passiert viel. Wir hatten gerade schon wieder eine Meldung, dass jetzt auch noch juristisch gegen den Springer-Chef vorgegangen wird, weil er ja damals Unterstützung für Böhmermann geäußert hatte von Präsident Erdogan. Wie hast du denn eigentlich diese Aufregung damals um dieses Schmähgedicht hier miterlebt? Weil du bist ja dann auf einmal eine Vertreterin Deutschlands, auch für andere Leute, die dann sagen, Mann, was hat denn der Vogel da gemacht, sagen dann bestimmt einige. Viele haben das gar nicht mitbekommen, weil Böhmermann ja überhaupt nicht präsent ist. Ich meine, das ist für uns Deutsche ein Thema, aber in der Türkei kämpfen die mit anderen Themen quasi. Richtig populär ist er in Deutschland aber auch erst durch Erdogan geworden. Ja, wahrscheinlich. Aber zumindest mehr als in der Türkei. Und ich habe für ein Filmfestival gearbeitet und bin da mit ziemlich kreativen Köpfen unterwegs und habe denen das gezeigt. Aber tatsächlich ist nur dieses Schmähgedicht auf Türkisch übersetzt worden, sodass einfach dieser ganze vordere Part, wo Böhmermann ja das erklärt, dass es eine Satire ist und dass er das natürlich nicht sagen darf, aber trotzdem sagt, was er alles erstmal erklärt, ist total verloren gegangen. Und die haben das nicht verstanden und fanden es schrecklich. Also waren nicht nur Konservative sauer, sondern auch tendenziell eher Linke? Einfach Leute, die das nicht verstehen konnten, weil es auf Türkisch nicht übersetzt wurde. Leider. Seit ihr jetzt hier seid, gab es schon mehrere Terroranschläge. Einmal wurden ja auch sehr, sehr viele Deutsche davon getroffen. Welche Reaktion hat das so auf Anhieb erstmal bei dir ausgelöst? Wir waren bei beiden Anschlägen ziemlich nah dran und haben die tatsächlich auch gehört und bei der ersten auch die Detonation gespürt. Und natürlich ist es krass, weil man erstmal immer denkt, dass alles so unglaublich weit entfernt ist. Und dann ist man irgendwie schon involviert und ist an den Plätzen ganz oft und Was heißt aber krass? Also krass ist jetzt erstmal, ich meine, ich glaube, ich hätte auch, wenn ich dann in der Nähe bin, dann reise ich halt ab. Naja, wir haben ja schon, wir sind ja involviert hier und haben alle irgendwie eine Verantwortung und arbeiten hier und sind nicht nur Studenten, sondern wir haben irgendwie, sind wir in einer Art und Weise verantwortlich für das, was wir tun. Und deswegen war das nicht so einfach. Aber natürlich haben wir drüber gesprochen und haben gesagt, okay, wenn jetzt dieses Gefühl von Bedrohung bleibt und von Angst und wir merken, dass wir uns nicht wohlfühlen in der Stadt und das einfach so viel Lebensgefühl einfach nimmt, dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns zusammensetzen und überlegen, ob wir es abbrechen. Und gehst du jetzt anders durch die Stadt? Schon am Anfang. Und man hat immer so ein bisschen paranoid in der Metro geguckt, wer komisch aussieht. Und das ploppt einfach so auf. Aber mittlerweile, so nach einer Woche, ist der Alltag eigentlich auch schon wieder fast wieder da. Und jetzt blendest du das völlig aus und auch die Verwandtschaft und Bekanntschaft in Deutschland? Die sagen natürlich permanent, ich soll zurückkommen. Aber ich habe mich dazu entschieden, erstmal hier zu bleiben, ja. Aber irgendwann wirst du nach Deutschland zurückkehren. Was wirst du dann vermissen von Istanbul? Jetzt komm nicht wieder mit der 2000-jährigen Geschichte und einem Dreh- und Angelpunkt. Ich glaube alles. Mein Leben hier. Also man hat ja ich bin jetzt seit 9 Monaten hier und man hat ja seinen Lebensalltag hier mit Freunden und total durchgemischt, sehr international. Ich war auf einer wundervollen Universität und habe bei diesem Filmfestival mitgemacht und wahnsinnige Erfahrungen gemacht. Und zu Hause erwartet mich die Masterarbeit, die ich schreibe. Das ist natürlich nicht so spannend. So sind Leute schon in anderen Städten dann für immer geblieben. Ja, vielleicht. Also ich kann es nicht ausschließen, wieder zurückzukommen, auf jeden Fall. Radio 1-Hörerin Nine Christine Müller ist hoffentlich weiterhin treu dabei, jetzt wo sie uns auch mal gesehen hat und lebt zurzeit in Istanbul. Vielen Dank für deinen Besuch. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Sie hören schon, hier ist ein Soundcheck gerade auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts in Istanbul, weil wir werden immer ab 6:30 Live-Musik haben oder ab kurz nach 6:30 1, 2, 3 Songs. Mal sehen, für wie viel Zeit ist. Und jetzt denkt der Musiker, der mich nämlich nicht versteht, weil er nur Türkisch und Englisch spricht, dass ich schon sage, er soll aufhören, aber er spielt sehr weiter. Ich möchte nur seinen Namen richtig aussprechen. Bora Uzaş. Tolle Stimme hat er. Er sieht fantastisch aus und ich kann Ihnen schon sagen, Sie bekommen auch ganz, ganz beeindruckende Musik geboten. So in 10 Minuten, aber jetzt gibt es nochmal Musik von der CD, von der Platte. Wir möchten Ihnen diese Woche die Türkei und insbesondere Istanbul näher bringen, politisch, sportlich. Ich sage nur, Mario Gomez kommt, hat er versprochen. Und natürlich auch kulturell. Deswegen haben wir eine Brücke gebaut, die Radiobrücke Istanbul. Und auf der steht jetzt ein Musiker, ein, wie ich neidlos anerkennen muss, gut aussehender Musiker, ein sehr gut aussehender Musiker. Es sind sehr viele Frauen hier. Wenn die auch finden, dass er gut aussieht, dann mal bitte wuhuun. Ja, ich hab's gewusst. Gleich stellen wir Ihnen den jungen Mann vor und dann wird er live auf der Dachterrasse in Istanbul für Sie in Berlin und Brandenburg performen. Vorher hören wir nochmal vertraute Musik von MIA Paper Planes. Ich hab's gerade gesagt, bis Donnerstag wird jeden Tag um diese Zeit Live-Musik hier auf Radio 1 für Sie gespielt, live aus Istanbul. Wer Sie heute begeistert, das stellen wir Ihnen jetzt vor. Er ist jung, sieht gut aus und hat den Groove und Funk im Blut. Bora Uzer, Istanbuls heißester Musiker. Schon früh startete er ambitioniert seine musikalische Karriere mit der Band Atlantis und heimste die ersten türkischen Music Awards ein. Schließlich studierte Bora Musik am Rotterdamer Konservatorium und ging musikalisch neue Wege. Fernab von Türkpop gründete er eine neue Band namens Kangroove, die erste und einzige türkische Band zu damaliger Zeit, die sich dem Genre Neo-Soul sowie R&B, Hip-Hop und Jazz widmete. Und nicht nur die türkische Musikszene liebte ihn dafür. Die nächsten Stationen folgten Hamburg, London, Atlanta und New York. Er arbeitete mit Künstlern wie Chris Bailey, Hugh Jackman und Wyclef Jean zusammen. Zurück in Istanbul ist er seit 2009 solo als B1 unterwegs. Und jetzt ist Bora Özer bei Radio 1 live auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts in Istanbul. Gleich reden wir noch, aber erstmal hier live aus dem Café Littera auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts. Bora Özer mit Change. Is the only thing that does not change. Time is the only thing we can't get back, although we try. You telling me people don't change, time making us drift away. So why there's a stranger in my mirror? Tell me, babe, I've kept it hidden inside me until I understood you're my best friend. So let me share with you. We can figure out a way to make it right. We can figure out. We just need to try, know where to run and hide. Find that light inside, and so we can shine, so we can shine for others. That will make us stronger, stronger for life. Strange how blind we can be even when we have it all. We blame our friends, our family, and the world, what's going on. Sometimes it takes a lifetime to understand this game. Collect what you experience, they'll show you how to play. Can't stand the stereotypes and all of the know-it-alls. They love you with condition. What they need is a wake-up call. We can figure out a way to make it right. We can figure out, oh. We just need to try, nowhere to run and hide. Inside, and so we can shine, so we can shine for others. That will make us stronger, stronger for life. Bora, Özer, Özer. Live von der Dachterrasse hier in Istanbul. Eigentlich hatte ich mir ein paar Fragen vorher überlegt, jetzt stelle ich doch erstmal eine andere, ob er immer so viele Frauen um sich rum hat wie jetzt gerade. Do you always have so many ladies around you, like today with you? Yes. And no. I mean, yeah, I got a lot of friends always come around and just, they want to hear what we do, and but today they're all new friends and they're very kind enough to be here and supporting me. Er hat sich um die Frauenfrage so ein bisschen rumgedrückt. Erst hat er gesagt ja, dann hat er gesagt nein und hat immer viele Freunde um sich rum, aber heute dann ganz viele neue Freunde dazu gewonnen. Bora, eine Frage an dich. Du bist inzwischen auch international erfolgreich. Das sind nur wenige Musiker. Warum ist es so schwierig für türkische Musiker international Erfolg zu haben? Why is it so hard for musicians from Turkey to become successful in other countries? Because it's not, I don't think it's really difficult, but it's just the way you look at it. Is, I think if you spend more time, it's about to know, you have to know what you want. If you want to make music for the world, then you have to focus on different things. And if you just want to make music in your own country, then you have to focus on different things. But if you want to make music in the world, then you have to focus on different things. And I think Turkish people, like in Turkish music scene, they're focused on different kind of stuff. But if they would focus on making it out there, they would probably do it. You know, we can make it out there, but nobody gives us the chance because they have a stereotype about Turkish musicians or Turkish people. And that's not true. There are amazing musicians, there are soul singers, great people out here. Eine kurze Antwort, leicht zu übersetzen. Er sagt immer, es ist die Frage halt, wo man seinen Schwerpunkt hinlegt, wo man seinen Blickwinkel hinrichtet. Also möchte man, sagt man, ich möchte in der Türkei oder in meinem eigenen Land vor allem Erfolg haben, dann hat man das auch. Oder sagt man, nein, ich versuche Musik für den internationalen Markt zu machen und dann kann das auch funktionieren. Und dann sagt er, das ist vielleicht auch so eine kleine Kritik an uns Deutschen. Er versteht mich nicht, aber er legt jetzt seinen Kopf auf meine Schulter, auch sehr schön. Also das Problem ist auch, dass viele ein Klischee über türkische Musik im Kopf haben und deswegen türkischer Musik ganz oft keine Chance geben, weil wahrscheinlich alle, das hat er jetzt nicht gesagt, an Tarkan denken oder ähnliches. Zweite Frage, du hast in England, in den USA und in Deutschland gelebt. Warum bist du nach Istanbul zurückgekehrt? Well, I traveled the world and I collect whatever I had to collect and I came back to my country to give it back. Oh, das war eine kurze und eine schöne Antwort. Also er ist um die Welt gefahren, um Eindrücke zu sammeln und die gibt er jetzt zurück an seine Heimatstadt. Du hast eine besondere Beziehung zu Berlin. Welche ist das? I just love the word. No, I have good friends in Berlin. One of my best friends in Berlin, and I have a project called Analog People. And Analog People. Yeah. You can buy our stuff on iTunes. And my partner from that project, it's Ian Lawrence Stimulus, aka Stimulus. He's a very famous DJ and a rapper. And we have a project, Analog People, and he lives in Berlin. And he always tells me, "You have to come here. You have to play here." And one of the best concerts it was in Berlin, a live demo, and it was amazing. And people in Berlin, they know what art is, and I love Berlin. Er sagt also ganz am Ende, die Menschen in Berlin wissen, was Kunst ist, und deswegen liebt er Berlin. Und einer seiner besten Freunde lebt in Berlin und er hat ein Projekt zusammen mit einem DJ aus Berlin. Und der sagt ihm auch immer, du musst nach Berlin kommen. Und dementsprechend eins seiner besten Konzerte, was er je hatte, war dann auch in Berlin. Wann wird denn dein nächstes tolles Konzert in Berlin sein? When will be your next gig in Berlin? The moment you guys call me up, I'm there. Okay, wenn wir ihn anrufen, dann kommt er auf jeden Fall vorbei. Jetzt hören wir noch einen Song. Which song can we listen now? I can play a Turkish song one of the songs that I released last year on a for Valentine's Day. It was a present to people from me to them, and so I can play that one. Also vermutlich kommt jetzt ein Liebessong, denn den hat er zum Valentinstag geschrieben und der ist jetzt auf Türkisch. Ganz viel Spaß und nochmal ein großer Applaus. Thank you. Canın yanmış, üzülmüşsün besbelli. Erken açtırmışlar, soldurmuşlar narin çiçeğini. Yalnızlığı kalkan itmişsin kendine. Güvenmezsin hiç kimseye. Güvenmezsin herkese, her insanı aynı kefeye koyamazsın ki. Her insanı aynı kefeye koyamazsın ki. Çekingenim, çekingen ben, hepsi senin yüzünden. Temkinli tavırım aldırma sana, hiç doyamıyorum. Çekingenim, çekingen ben, hepsi güzel yüzünden. Temkinli tavırlarım aldırma sana, hiç doyamıyorum. Oh, bakmaya doyamıyorum. Dokunmaya kıyamıyorum, oh. Öpmeye doyamıyorum, oh. Sevişmeye kıyamıyorum. Oh, oh, oh. isn't missing best belly. I cannot stir my slut, soldier my slut, not in titini, I'm the zoo. Kalkan et misin kendine, güvenmezsin hiç kimseye, kibirlisin erkeklere. Her insanı aynı kefeye koyamazsın ki. Her insanı aynı kefeye koyamazsın ki. Çekingenim, çekingen ben, hepsi senin yüzünden. Temkinli tavırlarım aldırmaz sana, hiç dayamıyorum. Çekingenim, çekingen ben, hepsi güzel yüzünden. Temkinli tavırlarım aldırma sana, hiç doyamıyorum. Oh, bakmaya doyamıyorum. Oh, oh, oh, oh, dokunmaya kıyamıyorum. Oh, öpmeye doyamıyorum. Oh, sevişmeye kıyamıyorum. Berlin, I'm coming for you. Bora Uzer. Thank you. Bora, ich gebe zu, wir haben über zwei Songs geredet, aber hast du vielleicht noch einen dritten? We were talking about two songs, but do you have a third song for us? For sure. Yeah. Of course. Yeah. Of course. I can play. What can I? All right, let's do He Said, The guy with the two songs? No, you have another one. I know, I have a lot. I'll always play more if you want, I won't stop. Oh, I was born to do music. I won't stop, I will play forever. Forever, forever. Okay, let's go back to the song then. Crap the whip and sing the line. One step forward, then rewind. While we hesitate and try, please just let me in so I can try. I find a way to satisfy, babe, all your needs and all desires, oh babe. All we have is virgin time, so let's not waste it over. He said, she said, I never understood the point. He said, she said, so let's not waste it on. He said, she said, why not just get to the point. He said, she said, there's no time to waste at all. There's no time at all. I don't understand why we all have to look down over. He said, or she said. Bora, who's there? Thank you for having me, Radio One. I loved it. It's a great vibe out here. I love it. I love our host. I love our cameraman. I love the sound engineer. You're doing so well, man. Oh, we all here putting something together. This is called music. It brings people together. That's the core. That's why I do what I do. I thank you, everyone out there who's listening and hearing what I say for you. I love you. I love you. I love you. Goodbye. Wow. Vielen Dank. Großartiger Auftritt von Bora Uzer. Thank you. Thank you. Wenn Sie sich beim Hören in ihn verliebt haben, dann kann ich Ihnen sagen, gehen Sie auf radio1.de oder auf die Facebook-Seite von Radio 1. Wenn Sie ihn sehen, dann verlieben Sie sich erst recht, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Das war der Höhepunkt und auch der Abschluss der heutigen Sendung hier live von der Dachterrasse des Goethe-Instituts in Istanbul. Unser erster Sendetag ist fast vorbei. Wir freuen uns, morgen wieder an diesen wunderschönen Arbeitsplatz zurückkehren zu dürfen. Mit welchen Themen und Gästen, das weiß meine Redakteurin, quasi Chefin Diana Rapovic. Auch verliebt ein bisschen? Ja, sehr. Was erwartet denn die Hörer und auch mich morgen hier ab 16 Uhr? Oh, das wird auch schön. Morgen haben wir einen echten, richtigen Literatur-Nobelpreisträger hier zu Besuch. Orhan Pamuk, gebürtiger Istanbuler, kommt hierher und wird über sein Istanbul sprechen mit all den Veränderungen, die hier in den vergangenen Jahrzehnten passiert sind. Sein neues Buch, diese Fremdheit in mir, ist ja auch eine Liebeserklärung an diese Stadt, wie du ja weißt, weil du das Buch gelesen hast. Jupp, stimmt, wirklich. Also, ja, ich weiß, ich kann es bezeugen. Im Flugzeug hast du noch drin gelesen. Vorher gibt es noch eine Reportage von Nancy aus dem Museum von Pamuk, Museum der Unschuld. Hat er ja quasi auf Grundlage seines Buches hier eröffnet. Außerdem besucht uns auch noch unser Kollege AD-Korrespondent Thomas Bohrmann. Der wird uns erzählen, wie er als langjähriger Auslandsjournalist die aktuellen Ereignisse sieht und einordnet. Und dann, und jetzt wird es spannend für dich, Marco, schicken wir dich in den Sprachkurs. Das klappt ja noch nicht so richtig gut, wie ich heute mitkriegt. Was heißt Danke? Das ist wirklich, ich meine, ist das peinlich. In irgendeinem Land, man kann in jeder Sprache kann man doch wenigstens Danke sagen. Und ich kann es mir dann immer für 2 Stunden merken. Danke ist halt auch auf Türkisch kompliziert. Das ist Tischere und dann mit... Was? Tischekür Erderim. Irderim. Ja, es geht es ja, nicht. Und daran arbeiten wir morgen mit Emine, die ist hier Sprachlehrerin am Goethe-Institut und die kann dir nicht nur Wörter und Sätze beibringen, sondern auch die Schönheit und die Besonderheit der türkischen Sprache. Morgen ab 16 Uhr geht's wieder los. Wir senden von der Dachterrasse des Goethe-Instituts aus dem Herzen Istanbuls. Es wird auch wieder sehr politisch werden, kann ich Ihnen versprechen, kulturell spannend und auch sportlich. Hier auf Radio 1 geht's jetzt weiter mit dem lieben Kollegen Stefan Karkowski. Vielen Dank an alle und auch an alle, die für ein wenig Wärme auf dieser sehr windigen Dachterrasse gesorgt haben. Dankeschön und schönen Abend Ihnen noch in Berlin und Brandenburg. 19 Uhr.